Der Maler Brabantio. Es gab in Prag einen Maler, von dem der Nachwelt nur wenig überliefert ist. Er hieß Wojciech oder Adalbert Brabenitz, doch er hörte es nicht ungern, wenn man ihn mit Signor Brabantio ansprach. Man konnte ihn freilich eher einen Landstreicher und Vaganten nennen als einen Maler. Er pflegte alljährlich die böhmischen und österreichischen Länder, Ungarn und die Lombardei zu durchwandern, doch nahm er nur selten bei einem guten Meister Arbeit an, blieb auch nirgends lange. Er hatte nämlich seine eigenen Anschauungen über die Malkunst und wollte sich den Weisungen des Meisters nicht fügen. Auch sonst war er von unruhiger Gemütsart. Er führte, wo immer er sich befand, rebellische Reden gegen die Obrigkeit und bezeigte allen Personen von Stand und Ansehen, ja, auch solchen Leuten, die nur anständig gekleidet waren, seine Missachtung. So trieb er sich denn zumeist in Bauernschenken, in Hafenkneipen und in verrufenen Häusern herum, wo man auf seine aufrührerischen Reden gerne hörte und auch seine Fähigkeit, mit wenigen Strichen, die Gesichter seiner Zechkumpane festzuhalten, zu schätzen wusste. Er sah, auch wenn er nicht betrunken war, ja selbst an Sonntagen so aus wie einer, den man soeben aus dem Rinnstein aufgelesen hatte. Und sein Gesicht zeigte die Spuren überstandener Raufhändel, denn er und seine Gesellen hatten, wenn es Streit gab, das Messer immer gleich bei der Hand. Wenn er für einige Zeit der Händel und des Wanderlebens müde geworden war, kehrte er nach Prag zurück, in zerrissenen Schuhen, ohne Hemd, ohne einen Kreuzer in der Tasche, ja, bisweilen sogar ohne sein Malgerät. Er ließ sich dann in der Werkstätte seines Bruders nieder, der am Moldauufer, unweit des Agnesklosters, das Gewerbe eines Flickschneiders ausübte. Sie liebten einander, aber sie kamen nur schlecht miteinander aus. Den Flickschneider verdroß es, dass sein Bruder nicht die ehrbaren Leute malte und auch nicht die Mutter Gottes und die lieben Heiligen, sondern immer nur geringes Volk und liederliches Gesindel, betrunkene Soldaten, Zigeuner, Hundefänger, Taschendiebe, die Wäscherinnen vom Moldauufer mit ihren Körben, Quacksalber, Zahnbrecher, Musikanten allerlei Gestalten aus den Gassen des Ghettos und die Höckerweiber, die auf dem kleinen Ringplatz ihre selbstgefertigten Pflaumenmuskuchen feilhielten. Auch nahm er ihm übel, dass er mit dem Geld, das ihm seine Pinseleien bisweilen einbrachten, nicht Haus zu halten wusste. Denn, wie das Sprichwort sagt, ein Narr und seine Groschen bleiben nicht einen Tag lang beieinander. Nun waren aber einige dieser Bildchen, flüchtige Skizzen und Entwürfe, in die Hände solcher Leute gelangt, die etwas von der Malerei verstanden oder zu verstehen vorgaben. Und eines von ihnen, das einen bärtigen und etwas schief gewachsenen Kapuzinermönch darstellte, der einen erbeuteten oder erbettelten Käseleib mit verliebten Augen betrachtete, war dem römischen Kaiser zu Gesicht gekommen. Kaiser Rudolf II. War in jene Zeiten aufs eifrigste darauf bedacht, seine Kunst- und Raritätenkammer zu bereichern, und das Geld, dessen er dazu bedurfte, scharrte er aus allen Ecken und Enden zusammen, so dass die Hofkammer viel Mühe hatte, seine Schulden zu bezahlen. Mit den Staatsgeschäften befasste er sich in jenen Tagen nur wenig. Er liebte die Künste. Er lebte nur für sie. Und wenn er auch die Wahl des Gegenstandes dieser Darstellung vom Standpunkt der Kirche aus missbilligte, so erschien es ihm doch merkwürdig, ja beinahe unglaublich, dass unter seinen Böhmen, die in der Malerei so wenig Gutes hervorgebracht hatten, dass in einem schmutzigen Winkel der Altstadt ein Maler leben sollte, der hinter keinem der italienischen oder der niederländischen Meister seiner Zeit zurückstand. Damals verließ der Kaiser noch bisweilen die Prager Burg. Er lebte noch nicht in ständiger Furcht vor den Mordanschlägen seines Bruders Matthias und anderer ihm feindlich gesinnter Personen. Und so trat er eines Morgens in der Tracht eines öffentlichen Schreibers in ausgetretenen Schuhen also und schäbigem Rock, zwei Kielfedern und ein Tintenfass im Gürtel und um den Hals eine Kette, an der ein Medaillon mit dem Bildnis der heiligen Katharina befestigt war, die die Schutzpatronin aller Schreiber ist, in dieser Verkleidung also trat er aus einem Seitenpförtchen des Hirschgrabens und ließ sich von seinem Kammerdiener Červenka durch enge und menschenleere Gassen und über den Fluss bis vor das Haus zur Bassgeige geleiten, in dessen Hintertrakt der Flickschneider und der Maler ihre Werkstätte hatten. Es war ein Tag im Februar und ein kalter Regenschauer war soeben niedergegangen. Fröstelnd verabschiedete der Kaiser den Červenka. Er rückte seine Halskette zurecht, die ihm als ein wesentlicher Teil seiner Verkleidung erschien, und ging mit vorsichtigen Schritten über den durchweichten Boden eines schmalen und jammervoll kahlen Gärtleins, in dem eine Katze hinter den Sperlingen her war. Dann trat er in die Werkstätte ein. In dem mäßig großen Raum befanden sich drei Personen. Der Flickschneider, der eine Brille trug, die er unaufhörlich zurechtrückte, saß auf einem Schemel und wärmte sich bald den einen, bald den anderen Fuß über einem Messingbecken, in dem ein Häuflein Kohle glühte. Einen alten Mantel von der Art, die man Surtout nannte, hatte er vor sich ausgebreitet, um das schadhaft gewordene Futter zu erneuern. In der Mitte der Werkstätte saß auf zwei Stühlen, die aneinander gerückt waren, ein bärtiger Riese, ein Moldau-Flößer in seinem Sonntagsstaat. Er ließ sich von Signor Brabantio abkonterfeien und sah dabei recht unglücklich darein. Er schien nicht zu wissen, wo er seine mächtigen, schwieligen und behaarten Hände lassen sollte. Im Augenblick hielt er sie weit von sich gestreckt und wie zum Gebet gefaltet. Der Maler hatte ihm eingeschärft, sich nicht zu rühren, und so fürchtete er, dass er mit einer ungeschickten Bewegung seiner Hände irgendetwas in der Werkstatt zerstören oder verderben könnte. Aber just dieser kindlich unbeholfene und ein wenig gequälte Ausdruck des bärtigen Gesichts war es, was der Maler zu sehen und festzuhalten wünschte. Er strich mit dem Rötelstift in der Hand um den vor Angst schwitzenden Flößer herum, betrachtete ihn bald von rechts, bald von links, rückte, indem er ihn am Ohr oder am Bart zupfte, sein Gesicht zurecht, trat zurück, kam wieder näher und fügte dann ein Strichlein dem Konterfei hinzu, das schon so gut wie beendet zu sein schien. Rudolf II., der römische Kaiser, zog die Türe hinter sich zu und lüftete sein Hütchen. Unsicher und befangen, wie er es immer war, wenn er sich fremden Gesichtern gegenüber sah, versuchte er eine Verbeugung von der Art, wie sein geheimer Rat, der Hegelmüller, vollführte, wenn er mit Rechnungen oder einem Aktenbündel zu ihm in die Kammer trat. Eine solche Verbeugung also versuchte er. Aber es kam nicht mehr dabei heraus als ein leichtes Senken des Kopfes und ein Emporziehen der linken Schulter. Dann entschuldigte er sein Eindringen mit dem Wunsch, sich ein wenig zu erwärmen, denn er leide, sagte er, an einem hartnäckigen Brustübel, und das kalte Wetter und die Nässe draußen seien seinem Befinden sehr abträglich. Und zum Beweise, dass dem wirklich so sei, hustete er ein wenig in die hohle Hand. »Setzt euch, Herr, wenn es euch beliebt, zu mir ans Feuer«, lud ihn der Flickschneider ein. »Bei euch ist's also die Brust, bei mir ist's der Magen, der mir zu schaffen macht. Ein Brot mit Schmalz, ein Stückchen Bratwurst, das geht noch. Aber wenn ich dann einen Schluck Bier dazu trinke, dann kommen alle Leiden der heiligen Märtyrer über mich.« »Was brauchst du Bier?« ließ sich der Maler vernehmen. »Wer ein richtiger Schneider ist, der wird von einem Stückchen Käse betrunken.« »Kann ich schon aufstehen, Herr?« fragte der Flößer. »Und bei dem dort«, erklärte der Flickschneider und wies mit der Stopfnadel auf seinen Bruder, »fehlt's, wie ihr seht, im Kopf. Er ist ein Narr. Und so hat jeder von uns sein Kreuz.« Mit einer Handbewegung lud er seinen Gast nochmals ein, sich zu setzen. Und dann erst fiel ihm auf, dass der Flößer zwei Stühle für sich in Anspruch genommen hatte, und einen dritten gab es nicht in der Werkstatt. Er wurde zornig. »Steh auf, du Backtrog, du Ofenröhre«, schrie er ihn an. »Es wollen andere Leute auch sitzen.« Der mit diesen sonderbaren Scheltworten bedachte Flößer erhob sich schwerfällig, aber sehr zufrieden, dass er nicht länger bewegungslos sitzen musste, und schob den einen der beiden Stühle dem vermeintlichen Schreiber hin. Der Maler hatte indessen das Konterfei beendet. Er hielt es in der ausgestreckten Hand und sah es prüfend an, und dabei bewegte er den Kopf hin und her und verzog den Mund, als könnte ihn das, was er da zustande gebracht hatte, nicht völlig zufriedenstellen. Dann reichte er es dem bärtigen Riesen, und der nahm es vorsichtig und erwartungsvoll zwischen zwei Finger. Der Flößer sah ein Gesicht, das ihm bekannt erschien und das sehr wohl das seine sein mochte. Auch das Tüchlein, das er um den Hals gewickelt trug, erkannte er. Aber von seinem neuen Sonntagsrock war auf dem Bilde nichts zu sehen. Er war enttäuscht. Ein drängender Wunsch und der Verdruss darüber, dass dieser Wunsch ihm nicht erfüllt worden war, rangen in seinem Hirn nach Ausdruck. »Warum?« fragte er. »Warum, Herr, habe ich meinen Sonntagsrock angezogen?« »Das frage ich mich auch«, sagte der Maler. »Und ich weiß auch nicht, warum ihr euch den Bart habt kürzen lassen. So wie er gestern war, stand er euch besser. Geht jetzt, geht, ich habe keine Zeit mehr für euch.« Und er schob den Flößer, der immer wieder stehen blieb in der Hoffnung, doch noch wenigstens ein Stückchen seines Sonntagsrocks auf das Bild zu bekommen, Schritt um Schritt zur Türe und hinaus. Der Kaiser hatte sich neben dem Kohlenbecken niedergelassen und wärmte sich die Hände. Jetzt wandte er sich an den Flickschneider. »Ein Magenübel, sagt ihr? Und die Ärzte wissen euch keinen Rat?« »Denkt nach, ob ihr nicht irgendeinmal für die Erlösung eines Verdammten gebetet habt.« »Ich? Für wen?« fragte der Flickschneider und rückte seine Brille zurecht. »Der heilige Gregor«, erklärte ihm der Kaiser, »hat einmal in großer Inbrunst für die Seele des Heidenkaisers Trajan, dessen Bildnis er auf einem Marmorsarkophag gesehen hatte, und der ihm auch mehrmals im Traum erschienen war, gebetet, dass sie aus der Verdammnis erlöst werde. Sein Gebet wurde erhört, aber er musste dafür ein Magenübel in Kauf nehmen, an dem er sein ganzes Leben hindurch zu leiden hatte.« »Bei euch ist's wohl auch nicht richtig dort oben«, meinte der Flickschneider, und er deutete mit seiner Stopfnadel auf des Kaisers Stirne. Der Kaiser schwieg. Sein Blick war auf ein kleines, in Wasserfarben gemaltes Bild gefallen, das an der Wand befestigt war. Es stellte eben jenes Gärtchen vor, durch das der Kaiser kurz zuvor gegangen war, ohne ihm einen Blick zu schenken. Nicht viel anderes war auf dem Bild zu sehen als ein Schlehdornbusch und ein entlaubter Baum mit dünnem Geäste, eine Schneepfütze und die Latten eines Zauns. Aber über all dem lag ein Zauber, der mit Worten nicht auszudrücken war. Winterliche Schwermut und Vorahnung des Frühlings oder vielleicht auch nur jene Anmut, die bisweilen der Armseligkeit und der Unscheinbarkeit zu eigen ist. Es war das Werk eines großen Meisters, und das erkannte der Kaiser. Und es war ihm klar, dass er das Bild besitzen und dass es in der Kunstkammer neben den Werken anderer Meister den Platz finden müsse, der ihm zukam. Und im Geiste sah er es schon neben einer Landschaft des Lukas van Valkenborch hängen, die er über alles liebte. Zugleich aber fiel ihm ein, dass er es unterlassen hatte, sich mit Geld zu versehen, als er in dem Rock eines Schreibers mit dem Červenka die Burg verließ. Das war verdrießlich. Tut nichts«, sagte er sich zum Trost. »Morgen in der Früh schicke ich den Červenka, gebe ihm 2, 3 Gulden oder 4, Er ist recht geschickt, der Tscherwenka, weiß, mit Leuten zu reden. Ein Allerweltsbescheißer, das ist der Tscherwenka. Er wird das rare Werk um geringes Geld an sich bringen, kauft immer wohlfeil ein. Dann aber erwog er einen anderen Plan, wie er zu dem Bild und auch noch zu anderen schönen Werken dieses Malers gelangen könnte. »Das ist gute Arbeit und schön anzusehen«, bemerkte er und wies auf das Bild. »Das dort, das mit der Kotlacken«, verwunderte sich der Schneider und rückte seine Brille zurecht. »Ihr solltet damit«, wandte sich der Kaiser jetzt an den Maler, »hinauf in die Burg gehen, dass man's dort oben weiß, was ihr in eurer Kunst vermögt.« »Ich danke euch für den Rat«, sagte der Maler, der eben dabei war, seinen Rötelstift und seine Kreiden zu spitzen. »Wär's ein Gulden, ich steckte ihn ein.« »Ihr solltet«, fuhr der Kaiser unbeirrt fort, »versuchen, ob nicht für euch die Stelle eines kaiserlichen Hofdieners zu erlangen wär.« »Ich will nicht so hoch hinaus, bin zufrieden mit meinem Stand«, erklärte der Maler. »Daran könnt ihr den Umfang seines Geistes erkennen«, rief der Flickschneider erzürnt. »Ein sicheres Auskommen, daran liegt ihm nichts. Er will sich, sagt er, den rauen Wind um die Nase wehen lassen. Wenn er nicht just bei mir ist, hat er oft nicht ein Stücklein Brot.« »Habe ich nicht Brot, esse ich die Butter trocken«, tröstete sich der Maler und fuhr fort, seine Kreiden zu spitzen. »Seine Majestät«, sagte der Kaiser, und bei diesem Wort erhob er sich ein wenig von seinem Stuhl, »wird euch für eure rare Arbeit sicherlich alle Gunst und Affektion erweisen.« »Und mir das Salarium schuldig bleiben«, meinte der Maler, »wie dem Miseroni, kaiserlichem Hofdiener und Steinschneider, der in seinem Haus nichts mehr hat, von dem er sagen könnte, es wäre sein. Ja, mit der Hand zum Beutel in der Tasche, das ist bei seiner Majestät ein weiter Weg.« »Das dich«, entfuhr es dem Kaiser, aber er unterdrückte den Zorn und den Verdruss, und dann sagte er mit einer Stimme, aus der sogar ein wenig Schuldbekenntnis klang, »vor 2 Wochen hatte der Miseroni 12 Gulden reichen lassen.« »Ja, 12 von den 120, die er ihm schuldet«, stellte der Maler fest. »Ich mein, 12 Gulden sind für einen Schneider ein schönes Geld«, meldete sich der Flickschneider zu Wort, der in dem Steinschneider eine Art von Zunftgenossen sah. »Was aber den Kaiser und böhmischen König betrifft, so sagen die Leute, dass wer ihn sehen will, sich als Stallbursche, Pferdewärter oder Gärtner verkleiden muss, denn nur seinen Lustgarten und die Ställe besucht er alle Tage.« »Vielleicht«, sagte der Kaiser, und seine Stirne furchte sich, »meidet er die Menschen, von denen er alle Tage immer nur die gleichen Worte hört. Hilf, Kaiser, gib, gewähre, schenke, mach mich glücklich, mach mich reich.« »Und es heißt auch«, fuhr der Flickschneider fort, »dass 3 Leute oben in der Burg, ein Kammerdiener, ein Sterndeuter und ein Antiquar an des Kaisers Stelle das Land regieren und die Steuern ausschreiben.« »Wenn ihr morgen um diese Stunde«, wandte sich der Kaiser an den Maler, »in den kaiserlichen Lustgarten kommt, werdet ihr seiner Majestät begegnen, könnt euer Anliegen vorbringen.« »Mein Anliegen?« verwunderte sich der Maler. »Ja, dass ihr begehrt, seiner Majestät mit eurer Kunst zu dienen«, erklärte ihm der Kaiser. Der Maler Brabantio nahm seine Stifte und Kreiden und ordnete sie auf dem Fensterbrett zu einer Reihe. »Toren sind, die den Königen dienen«, sagte er. »Und es steht auch geschrieben, trauert nicht den Fürsten, denn es ist kein Heil bei ihnen. Herr, ich will nicht. Weder diesem König noch einem anderen will ich dienen.« »Da habt ihr es«, ereiferte sich der Flickschneider, »wie ich es euch gesagt habe, ein Narr, bei dem hilft guter Rat, wie einem Toten der Schröpfkopf hilft. Alle Tage bete ich für ihn zu Gott, Herr, lass ihn lahm sein, lass ihn krumm sein, aber gib ihm ein wenig Verstand, lass ihn nicht länger einen Narren bleiben.« »Da kommt der Jude wieder«, sagte der Maler, der am Fenster stand. »Der mit dem Ziegenbart, er kommt zum 3. Mal. Ach, ich wollte, ich könnte ihm helfen, aber ich kann es nicht.« Der Jude mit dem Ziegenbart, dem der Maler Brabantio nicht helfen zu können vermeinte, war der Mordechai Meißel. Er kam um der Esther seiner Frau willen. 3 Jahre waren vergangen seit jener Nacht, in der der Melach Hamovet, der Todesengel, sie hinweggenommen hatte. Aber die Zeit hatte seinen Schmerz nicht gelindert. Er dachte immer an sie. Er wollte ihr Bildnis haben. Er hatte von Malern gehört, die längst dahingegangene Personen sehr getreu dargestellt hätten. Die Erzväter, Moses mit den Gesetzestafeln in seinen Händen, Susanna, die Frau des Joachim, auch die römischen Kaiser und die böhmischen Könige der vergangenen Zeiten. Und er selbst hatte in einem adeligen Schloss das Bildnis des Knaben Absalon gesehen, der jämmerlich an seinen Haaren hing. Und in seinem Kopf hatte sich der Gedanke festgesetzt, dass der Maler Brabantio imstande sein müsse, ein Bildnis der Esther, die er sein Täubchen, seine Süße, seine Unschuld nannte, zu malen, wenn er sie ihm nur auf die rechte Art beschriebe. Und er traute sich zu, sie ihm mit Worten so vor Augen zu bringen, wie sie in ihrem irdischen Leben gewesen war. Wohl stand geschrieben, du sollst dir kein Abbild machen. Aber das Haupt der Verbannung, der hohe Rabbi Löw, der ein Gaon war, ein Fürst unter den Wissenden, hatte ihn belehrt, dass dies keines der 7 noachidischen Verbote sei, und soferne einer nur die noachidischen Verbote einhalte, habe er am Gottesreiche teil. Leben und Segen vom Ordner der Welt, mit euch sei Friede, grüßte er nach der Judenbrauch, als er eintrat, und er erkannte den Kaiser nicht und der Kaiser nicht ihn. »Herr«, sprach ihn der Maler an, und er sah verwirrt und bekümmert drein wie einer, der sich keinen Rat weiß. »Ihr kommt vergeblich. Was ihr verlangt, kann keiner zu Wege bringen. Es ist nicht möglich.« »Ihr könnt es, wenn ihr nur wollt«, sagte der Mordechai Meißel. »Es kann so schwer nicht sein. Habt Geduld mit mir, versucht es noch einmal. Ihr sollt für eure Mühe aufs Beste kontentiert werden.« »Ich weiß«, erwiderte der Maler, »ihr habt mir 8 Gulden verwilligt und zugesagt, aber sie sind mir nicht bestimmt, und ich muss in Armut bleiben.« 8 Gulden«, rief der Flickschneider, »meinst du, die lässt ein Jude alle Tage aus seinem Ärmel fallen? Los, mach dich an die Arbeit, stell ihn zufrieden, dass ich nicht ein Pfui mit dir einlege.« Und er begann, als müsse er dem Maler mit gutem Beispiel vorangehen, eifriger als zuvor an dem Futter des Surtout zu flicken.